Hallo, hallo, hallo, schönen guten Nachmittag. Hier sind wir wieder zurück. Ich freue mich sehr, hier zu sein, bei euch zu sein. Ich freue mich auch ganz, ganz besonders, dass meine liebe Debbie hier sein kann bei mir. Viele Jahre bin ich gereist ohne die liebe Debbie. Am Anfang hatten wir zwei kleine Kinder, die sie großzog. Und dann hatten wir viele Jahre lang, 10 Jahre lang auch Pflegekinder. Wir machten therapeutische Pflegehilfe mit sehr zerstörten, kaputten Jungs. Und dann zogen wir nach Amerika und nach Brasilien und dann dachten wir uns, toll, jetzt ist alles wunderbar, die Kinder sind aus dem Haus. Und dann kommt die Debbie zu mir und sagte, Liebling, der Herr hat zu mir gesagt, wir sollen ein Kind adoptieren. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn der Herr dir das gesagt hat, dann musst du das tun. Und da wir ja Jungs haben, wollte ich ein kleines Mädchen adoptieren. Wir hatten so ein liebes 5-jähriges Mädchen im Waisenhaus, die Maria, in die habe ich mich ganz verliebt. Und die wollte ich gerne adoptieren. Und sie war früher Straßenkind, landete bei uns im Waisenhaus, 5-jähriges schwarzes Mädchen und die habe ich sehr ans Herz geschlossen. Und dann waren wir unterwegs von Österreich nach Deutschland, um dort zu dienen mit dem Auto. Wir fuhren dort so 5-6 Stunden lang im Auto dahin und haben die ganze Fahrt geredet, gebetet, geredet, gebetet. Ja, wen sollen wir adoptieren? Und man kann ja nicht irgendein Kind in Brasilien adoptieren. Das ist ja sehr kompliziert, sehr bürokratisch, sehr schwierig. Die Gesetze und Regeln sind sehr, sehr streng. Aus einem simplen Grund, es wurde früher extrem viel missbraucht. Es war ganz leicht, Kinder zu adoptieren. Leute haben ein Kind adoptiert, Straßenkind adoptiert und haben es als Sexsklaven verkauft oder als lebendigen Organspender. Organe rausgeschnitten, das war ganz, ganz nichts Ungewöhnliches. Wenn ich euch einige Sachen erzählen würde, hier in Brasilien heute noch geschehen, dann mögt ihr wahrscheinlich die nächsten 3 Tage nichts mehr zum Essen. So grauslich sind die Sachen. Es gibt heute noch Kindesopfer, also Kinder werden noch getötet, um den Göttern zu opfern. Ganz tragische Sachen gibt es in Brasilien. Auf jeden Fall, da waren 7 Geschwister in unserem Waisenhaus und alle 7 hat der Richter zur Adoption freigegeben. Und wir waren dort eben auf der Straße unterwegs und wir redeten und ich habe gesagt, ich will die Maria adoptieren, die kleine Maria will ich adoptieren. Und Debbie macht eine Aussage, die hat mich ins Herz getroffen, so tief. Sie sagte, warum adoptieren wir nicht ihren großen Bruder, den Clayton? Clayton war 15 Jahre alt, ein schwarzer Junge. Und von der Statistik gesehen hat ein 15-jähriger schwarzer Junge in Brasilien absolut keine Chance, je adoptiert zu werden. Ist eine Unmöglichkeit, so gut wie unmöglich. Zu dem Zeitpunkt waren 44.000 Personen registriert, die bereits adoptieren durften vom Gesetz her. Man muss ja einen Kurs durchmachen und eine ganze bürokratische Hürde überwinden. Und 44.000 waren bereits registriert, also sie durften jetzt bereits ein Kind adoptieren. Zu dieser Zeit gab es 921 15-jährige Kinder zum Adoptieren. Von den 44.000 haben nur 31 sich bereit erklärt, ein 15-jähriges Kind zu adoptieren. Und von den 31 keinen 15-jährigen schwarzen Junge, sondern höchstens ein weißes Mädchen. Und Debbie sagte, Clayton hat keine Chance, je adoptiert zu werden. Dann sagte sie folgenden Satz. Warum nehmen wir den nicht, den niemand will, denn genauso hat Gott es mit uns gemacht. Und als sie das sagte, war die Entscheidung klar. Wir nehmen den, den niemand will, denn so hat es Gott mit uns gemacht. Leute haben uns gewarnt davor, die haben gesagt, ein 15-jähriger Junge kommt hier schon mit so viel Mist und was weiß ich, was der schon alles mitbringt. Zerstörte Seele, kaputtes Herz, Missbrauch, Straßenkind, Eltern verlassen und so weiter und so fort. Leute haben gesagt, es soll schwierig werden. Wir haben ihn adoptiert. Er hieß Franzi Clayton Silva Ginasomento. Heute heißt er Clayton Gabriel Hirtler. Er durfte den eigenen Namen aussuchen. Und wisst ihr, war es leicht? Nein. War es leicht für Gott, dich zu adoptieren? Nein, war es auch nicht. Und es war bei Gott noch viel schwieriger, als es bei uns war, Clayton zu adoptieren. Denn Gott wusste im Voraus all die Kopfzerbrechen, die du ihm bereiten wirst, und er hat dich trotzdem geliebt und angenommen. Wir wussten es ja nicht. Es gab einige Phasen, die sehr schwierig waren, wo wir dachten, das geht nicht. Aber wir haben diese Phasen überwunden mit der Hilfe unseres Herrn, und heute haben wir einen Jungen, der bald 18 Jahre ist, der eine Entwicklung hinter sich hat, wo jeder, der ihn kannte, nur so staunt. Aber nur so staunt. Wir waren in einem Meeting und da waren einige Schüler von unserer prophetischen Schule dabei. Und nachdem ich gedient habe, habe ich die alle gerufen und habe gesagt, okay, komm jetzt, du, wir werden jetzt prophetische Worte freisetzen. Und Clayton kam zu mir und sagte, Papa, warum hast du mich nicht gerufen? Sorry, Clayton, hier ist das Mikrofon, komm. Und er hat den Leuten prophetisch gedient. Einfach erstaunlich zu sehen, was eine einfache Entscheidung im Gehorsam tun kann. Jetzt möchte ich über eine Botschaft euch mitteilen, die ich noch nie irgendwo in meinem Leben gepredigt habe. Also ihr seid heute so meine Meerschweinchen. Wenn es bei euch gut ankommt, dann kann ich es auch anderswo predigen. Das werden wir mal sehen. Ja, jeder will einen guten, erfahrenen Chirurgen haben, aber niemand will der sein, an dem das erste Mal operiert werden muss. Okay, ich werde euch jetzt etwas bitten zu tun und dann sage ich euch das Thema meiner Botschaft. Ich möchte euch bitten, einmal alle, tut noch nichts, erst wenn ich ausgesprochen habe, okay? Die Christen sind immer schon, man spricht nicht mal aus und die machen schon, sind ja so unwahrscheinlich gehorsam den Predigern gegenüber. Wenn sie dem Herrn gegenüber auch so gehorsam wären, dann wäre das Leben genial. So, tut noch nichts bitte, erst wenn ich ausgesprochen habe. Ich werde euch bitten, ganz auszuatmen, und nachdem ihr ganz ausgeatmet habt, den Atem so lange anhalten, bis ich euch sage, ihr dürft wieder einatmen, okay? Und wir machen das auf drei. Also wenn ich 1, 2, 3 sage, atmet ihr aus bis zum geht nicht mehr, und dann haltet ihr den Atem an, solange ich euch sage, okay? Also 1, 2, 3, ausatmen, Atem anhalten. Atem anhalten. Ihr atmet. 3 Minuten. Mehr will ich nicht, dass ihr im Atem anhaltet. Geht nicht. Wer hat schon geatmet? Alle. Okay, gut. Sehr gut. Also den ersten Test haben meine Meerschweinchen schon bestanden. Oder Versuchskaninchen, sagt mir. Meerschweinchen sagt mir auf Englisch, Guinea Pigs. Ihr seid nicht meine Meerschweinchen, ihr seid meine Versuchskaninchen. Sorry. Wenn man 3 Sprachen herumgeistern hat im Gehirn, kommt man manchmal etwas durcheinander. Okay, meine Botschaft heute Nachmittag ist ganz simpel. Einatmen und ausatmen. Wisst ihr, wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann muss das Baby innerhalb der ersten 10 Sekunden einatmen. Haben wir irgendeine Hebamme hier unter uns? Krankenschwester, okay. Also ich habe das alles nachgegoogelt, nachgeforscht, mir das angeschaut von der wissenschaftlichen Seite her, und das habe ich in meiner Nachforschung habe ich gefunden, dass in den ersten 10 Sekunden muss das Baby einatmen. Warum? Denn wenn das Baby im Mutterleib ist, dann braucht es ja auch Sauerstoff, aber es bekommt keinen Sauerstoff durch die Lunge, sondern durch die Plazenta. Korrekt? Die Krankenschwester gibt mir recht. Gut. Also so weit einmal so gut. Dann kann ich weitermachen. Die Lunge ist ja voll von Wasser. Und wenn das Baby mal einatmet, dann setzt es alles, diese Stoffe in der Lunge, frei und das Kind kann dann normal atmen, die Lunge beginnt sich zu entwickeln. Sehr schnell. Darum ist es ja oft so, dass die Hebamme dem Baby einen Klaps gibt, damit das Baby einatmet. Das heißt, das Erste, was das Baby tun muss, einatmen, erst dann beginnt es auszuatmen. Überall auf der Welt bekommt das Baby einen Klaps, damit es einatmet, außer in Polen. Habt ihr das gewusst? Ist irgendjemand hier von Polen? Gut, dann kann ich euch sagen, warum in Polen das nicht so ist. Die Hebamme gibt dem Baby einen Klaps auf den Hintern, damit das Baby mal einatmet. Nur in Polen gibt die Hebamme den Klaps auf den Hintern, den Hintern des Babys, weil das Baby ihr bereits die Uhr gestohlen hat. Also ich weiß nicht, ob ihr Schweizer keine Polenwitze macht. Wir in Österreich, wir machen sie so. Also bei Österreich, der Pole wird bekannt, dass er ständig stiehlt. Und ich habe jetzt 20 Jahre lang mein Leben in Polen investiert. Also 20 Jahre lang habe ich alles für Polen gegeben. Und meine polnischen Freunde, die sagen, die Witze sind ja nicht nur Witze, die sind ja wahr. Absolut. Also ein Pole weiß, dass ein Pole klaut. Darum gibt es ja auch den Ironman. Unser Sohn hat den Ironman gemacht, wo man zuerst einmal schwimmen muss, knapp 4 Kilometer. Dann muss man knapp 80 Kilometer oder so mit dem Fahrrad fahren und dann läuft man noch 42 Kilometer zu Fuß. Unser Sohn hat das geschafft. Aber der polnische Marathon, der geht ganz anders. Da tust du nicht zuerst schwimmen und dann Rad fahren und dann laufen, sondern zuerst fährst du mit dem Rad ins Schwimmbad, dann schwimmst du und dann laufst du nach Hause, weil sie dir das Rad geklaut haben. Aber jetzt lassen wir die Polen mal Polen sein. Ihr seid alle wach, das war mir mal wichtig. Und dann können wir jetzt weitermachen. Also wenn das Baby auf die Welt kommt, muss es zuerst einatmen, erst danach kann es ausatmen. Das ist so, wie Gott uns geschaffen hat. Die Bibel sagt uns im 1. Korinther 15. Kapitel, dass das Natürliche zuerst kommt und danach das Geistliche. Und viele Dinge im natürlichen Leben, die sind ein Spiegelbild des geistlichen Lebens. Sehr, sehr viele Dinge. Und auch hier bin ich persönlich überzeugt davon, dass wie Gott uns geschaffen hat, dass zuerst atmen wir ein und dann kommt die Reaktion auf das Einatmen, nämlich das Ausatmen. Genauso muss auch es in unserem geistlichen Leben sein. Und so soll ein normales Christenleben sein. Aber tragischerweise hat die Religion und die Religiosität uns beigebracht, dass wir zuerst ausatmen müssen und dann einatmen. Aber das sterbt ihr, wenn ihr das ausatmet und den Atem mal haltet. Und wisst ihr, wenn ich von Religion und Religiosität spreche, ich möchte das klar mal definieren, weil jeder hat ja eine andere Definition. Ich gebe euch meine Definition, damit ihr wisst, was ich meine, wenn ich das Wort sage, religiös oder Religiosität. Für mich ist es eine simple Definition. Und zwar, wenn immer ich davon spreche, spreche ich davon, dass man mit Gott in einer Beziehung steht, außerhalb des neuen Bundes, außerhalb des vollbrachten Werkes unseres geliebten Jesus Christus. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich irgendetwas versuche von ihm zu verdienen, bin ich religiös, weil es gibt nichts mehr zu verdienen, er hat alles getan. In dem Augenblick, wo ich Gebet verwende, um ihn zu überzeugen, mir etwas zu geben, bin ich religiös. Gebet ist nicht Gott von was zu überzeugen, Gebet ist meine Definition von Gebet ist, mein Herz mit seinem Herzen in Einklang zu bringen. Und wenn das geschehen ist, dann pack's mal an. So simpel ist das. Und darum ist Gebet ja viel mehr danken, loben, erheben, Stille, als es Reden ist. Und wie viel haben wir von Religiosität und von religiösen Denken mitbekommen, wo uns beigebracht wird, zuerst einatmen, zuerst tun, um dann etwas zu erlangen. Denk nur mal daran, an diese simple Aussage. In Matthäus Kapitel 22 kamen die Leute zu Jesus und die haben ihm wieder mal eine Frage gestellt, wie so oft. Und die Frage war folgendes: Was ist das erste und wichtigste Gebot? Was war die Antwort Jesus? Das erste und wichtigste Gebot ist, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber hör mal zu. Die Religion oder die Religiosität, die hat das völlig verzerrt. Warum hat sie das völlig verzerrt? Uns wurde gesagt, das Erste und das Wichtigste, was wir als Christen tun müssen, ist, Gott zu lieben und die anderen zu lieben. Aber ich bin überzeugt, dass das nicht stimmt. Moment, Reinhard, Jesus hat es gesagt, also muss es auch stimmen. Jetzt stellt der Reinhard die Bibel in Frage oder vielleicht sogar Jesus. Nein, ich stelle nur in Frage deine Interpretation der Bibel. Nicht die Bibel, auch nicht Jesus. Die Bibel sagt uns klipp und klar in 1. Johannes 4, Vers 19, dass wir nur deswegen überhaupt lieben, weil wir zuerst geliebt wurden. Und hier in diesem Augen, in diesem Ausspruch, in diesem Vers, da kannst du nachschauen, da hat Jesus das griechische Wort nicht Phileo verwendet, was die freundschaftliche Liebe ist, die wir alle haben untereinander, wenn wir Freunde sind, sondern ein griechisches Wort, welches steht für das Wort von göttlicher Liebe. Das ist das Verb, das Zeitwort, das vom Hauptwort Agape kommt, das ihr hier alle kennt. Das heißt, mit anderen Worten hat Jesus gesagt, das Erste und Wichtigste ist, dass du die Liebe Gottes empfangst und die dann mir zurückgibst und deinen Menschen weitergibst. Denn diese Agape-Liebe, die hast du ja gar nicht. Woher sollst du göttliche Liebe haben als unregenerierter Mensch? Als nichtgläubiger Christ hast du sie gar nicht. Warum hat Jesus hier nicht das Wort Phileo verwendet? Weil Jesus wollte niemals sagen, das Erste und Wichtigste ist, dass du liebst, liebst, liebst, liebst. Sondern er wollte sagen, das Erste und Wichtigste ist, dass du mal von mir geliebt wirst und dann diese Liebe weitergibst zu mir und zu allen anderen auch. Aber was hat uns die Religion ständig beigebracht? Ausatmen. Zuerst tun, tun, tun. Und je mehr du tust, desto mehr wirst du dann auch zurückbekommen. Wisst ihr, ich habe mich befasst sehr viel mit dem 2. Korinther 8 und 2. Korinther 9. Die Bibelabschnitte vom Säen und vom Ernten. Es war ganz interessant, ich war in England, dort habe ich auch meine liebe Debbie kennengelernt. Ich war 82, 83, 84 in England. Ich ging dort auf die Bibelschule, es war eine vollzeitliche Bibelschule. Wir lebten dort im Internat, eine internationale Schule. Wir hatten in meinem Schuljahr 52 Studenten von 21 Nationen. Und im 83er Jahr kam Debbie danach. Und an einem wunderschönen Tag, morgens, ging ich runter so zu dem kleinen Teich, den wir dort hatten, über dem Feld. Da verbrachte ich immer gern meine Zeit mit dem Herrn. Ich habe meine Bibel mit und Gott sprach zu mir so laut und deutlich von dem Gesetz der Saat und Ernte. Dass wir großzügig sehen sollen, freudig sehen sollen, vom Herzen geben sollen. Und ich schrieb mir in meiner Bibel mit Bleistift noch dazu, das Datum, an dem Gott mit mir gesprochen hat. 3 Jahre später haben wir geheiratet. Und ich sprach zu Debbie, ich sage, hör zu. Das hat Gott zu mir so klar gesagt, das habe ich mir entschieden, als meinen Lebensstil zu leben. Großzügig sehen, wo immer es geht. Und Debbie, wir begannen darüber zu reden und sie machte ihre Bibel auf. Am selben Tag hat Gott zu ihr über denselben Vers gesprochen. Stand mit Bleistift im Rand ihrer Bibel. Und hör zu. Ich bin absolut überzeugt davon, vom Gesetz der Saat und Ernte. Paulus sagt im Galater Kapitel 6 klipp und klar, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Du wirst immer das ernten, was du sähst. Nicht nur auf Finanzen bezogen. Im 2. Korintherbrief spricht der Apostel Paulus auf Finanzen bezogen. Aber im Galaterbrief spricht er nicht auf Finanzen bezogen. Da spricht er von deinem Leben. Wer auf das Fleisch sät, wird Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird ewiges Leben ernten. Aber wisst ihr, das Geniale im Korintherbrief, im 2. Korintherbrief, wo Paulus spricht vom Sehen und vom Ernten, ist Folgendes. Da gibt es einen Vers drin, der für Debbie und mich ein absoluter Schlüsselvers geworden ist. Nämlich, und er, der Samen gibt zur Saat und Brot zur Speise. Hör zu, Selbst den Samen, den du siehst, der kommt gar nicht von dir, der kommt von ihm. Denke mal drüber nach. Wir glauben, wir sehen großzügig, wir geben von unserem Geld, wir geben von gar nichts, was wir haben. Denn in Wirklichkeit bist du nicht mal Besitzer deines eigenen Lebens. Du bist Verwalter deines eigenen Lebens. Er hat bezahlt mit seinem Blut. Wofür? Damit er dich erkaufte für wen? Für sich selbst. Und wenn wir mal in unserem Herzen ergreifen können, wie genial das Werk Jesus Christus ist, wie herrlich der neue Bund ist, dass im neuen Bund immer zuerst das Einatmen kommt und dann das Ausatmen, zuerst das Nehmen kommt und dann das Geben kommt. Er, der Saat gibt, das heißt, du musst zuerst mal die Saat nehmen, bevor du die Saat überhaupt sehen kannst. Und wisst ihr, je mehr ich studiere und je mehr ich darüber nachsinne und je mehr ich darüber die Bibel durchgrabe, desto mehr kommen mir die Tränen, wenn ich daran denke, wie genial, wie großzügig, wie gütig und wie unwahrscheinlich wunderbar unser Gott ist. Nichts hat mehr mit meiner Leistung zu tun. Alles hat zu tun mit seiner Leistung, die er bereits vollbracht hat für mich vor 2000 Jahren. Und alles, was ich lernen muss, ist jetzt zu reagieren auf das, was er getan hat. Schau dir mal den Epheser Kapitel 2, Vers 10 an. Wir sind, ich zitiere jetzt, ich habe jetzt schon 18 Jahre die Bibel nicht mehr gelesen in Deutsch, sondern in Englisch und auch Portugiesisch. Also wenn ich falsch zitiere, dann bitte kreidet mir das nicht an, dann zitiere ich sie aus meinem Kopf heraus, Englisch übersetzt aufs Deutsche. Wir sind Gottes Gebilde, geschaffen zu guten Werken, die er bereits vor Grundlegung der Welt für uns erschaffen hat. Damit wir in ihnen wandeln sollen. Schau her, selbst die Werke, in denen du wandeln sollst, hat Gott bereits vorbereitet vor Grundlegung der Welt. Lange bevor es dich gegeben hat, hat Gott bereits dich erwählt, dich ausgesucht, dich geliebt und auch deine Werke schon organisiert. Und was tun wir? Die Religion, die Religiosität sagt dir, tu, gib, mach, schaff, tu, gib, mach, schaff. Denn dann wird auch er tun, geben, machen, schaffen. Aber in Wirklichkeit ist alles, was wir als Christen unter dem neuen Bund tun, nichts anderes als eine Reaktion dessen, was er bereits getan hat. Das heißt, wir müssen lernen, einzuatmen. Wir müssen lernen, anzunehmen. Wir müssen lernen, seine Liebe in uns hineinzutrinken, die ja schon in uns ausgegossen wurde. Aber wir müssen lernen, uns mit dieser Liebe, die uns bereits gegeben wurde, jeden Tag zu verbinden. Wisst ihr, als ich das erkannt habe, habe ich Folgendes zum Herrn gesagt. Ich bin ja jeden Morgen aufgewacht mit denselben Worten. Jeden Morgen religiös, perfekt, immer ganz genau gleich. Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich. Und eines Morgens sagt er, ich möchte nicht mehr, dass du deinen Tag so beginnst. Und ich dachte mir, jetzt muss ich dem Teufel widerstehen. Denn diese Stimme, die klingt wie Gott, die fühlt sich an wie Gott, aber das kann ja Gott nicht sein. Liebe Gott deinen Herzen von ganzem Herzen. Also es spürt sich an wie Gott, es fühlt sich an wie Gott, es klingt wie Gott, aber es passt nicht zusammen mit meinem Gott. Also stell dich die Frage, warum willst du nicht, dass ich so aufwache? Und er sagt, Reinhard, ich möchte nicht, dass du aufwachst und mir jeden Tag deine Liebe gibst. Ich möchte, dass du, wenn du aufwachst, jeden Tag meine Liebe genießt. Das hat mich vom Hocker gehauen. Ich sagte etwas. Und dann hat er begonnen, mir das zu beweisen, auf wunderbare Art und Weise. Er ist ja so genial. Unser Gott ist, wisst ihr, wenn die Welt den richtigen Gott nur sehen könnte, die Welt wäre ja gar nicht so abgeneigt gegen Gott. Die Welt ist ja nur abgeneigt gegen Religion. In Wirklichkeit hat die Welt ja einen Hunger, ein Verlangen danach, geliebt, akzeptiert, geschätzt und angenommen zu werden. Die Welt ist ja, wie sagt man da auf Deutsch, they're starving for love. Sie sind hungrig, ja, auf Englisch ist es stärker als hungrig. Die haben einen tiefen Heißhunger nach Liebe. Wisst ihr, und denk mal dran. Wie waren wir so hart, wurden wir gedrillt, Gott zu lieben, Gott zu dienen, Gott zu lieben, Gott zu dienen, Gott zu lieben, Gott zu dienen, Gott zu lieben, Gott zu dienen, Gott zu lieben, Gott zu dienen. Die Frage ist jetzt, ist es richtig, Gott zu dienen oder um Gott zu lieben? Oder ist es falsch? Das ist die falsche Frage. Die falsche ist, aus welchem Motiv liebst du Gott und aus welchem Motiv dienst du Gott? Das ist die Grundsatzfrage. Wenn es ein Ausatmen ist, ich muss geben, geben, geben, geben, ist es falsch. Aber wenn es eine Reaktion auf das Einatmen ist, ich bin so ergriffen von seiner Liebe, um Himmels Willen, ich kann gar nichts anderes, ich muss lieben, ich muss lieben, ich muss lieben, ich muss lieben. Wisst ihr, Jesus Christus, der hat sich ein einziges Mal selbst als Herr bezeichnet. Wisst ihr wo? Jesus hat auf sich selbst nie, hat er sich als Herrn bezeichnet. Die anderen haben ihn alles Mögliche genannt. Aber nur ein einziges Mal, zumindest habe ich es nur einmal gefunden, im Johannes Kapitel 13, da sagt Jesus, ihr nennt mich Herr und so bin ich es. Und das tat er, als er sich die Schürze umband und seinen Füßdienern, seinen Jüngern die Füße wusch. Als Jesus gedient hat, dann nannte er sich Herr. Und der Petrus hat gesagt, nein, nein, nein. So nicht. Und wisst ihr, wir lachen über den Petrus. Aber wenn du die Kultur verstehst, in der Jesus hineingewirkt hat, in die jüdische Kultur, dann war das ja voll verständlich. Denn da gab es gewisse Levels von Diener. Da gab es einen Diener, der die Herrschaft des Meisters einfach verwaltete. Der war der Verwalter. Der war ein sehr hoher Diener. Der kümmerte sich um all das anvertraute Gut. Dann gab es Diener, die bewirteten das Feld und machten diese Arbeit. Dann gab es Diener, die bereiteten das Essen zu. Dann gab es Diener, die machten die schlimmste von den schlimmen Arbeiten, nämlich das Waschen der Füße der Gäste, die ins Haus kamen. Denn die Leute gingen ja barfuß, die hatten eine tiefe Risse in den Füßen, die Beine, Füße waren schmutzig. Und da gab es einen Diener, der durfte nicht zu Tisch dienen, sondern der musste einfach nur die Füße waschen. Und als Petrus sah, dass Jesus sich zum Niedrigsten der Niedrigsten der Niedrigsten erniedrigte vor ihm, da logisch, das geht nicht, das kann ich nicht zulassen. Und wisst ihr, und wie viele von uns sind erzogen worden, so religiös, dass wir Jesus nie erlaubt haben, uns die Füße zu waschen. Wir wollen ständig seine Füße waschen. Wir haben ja gar nicht gelernt, dass wir niemals Füße waschen können, wenn wir zuerst nicht gelernt haben, einzuatmen, anzunehmen, zu trinken und aufzunehmen. Und das ist das Geniale am wahren Evangelium. Das wahre Evangelium, da gibt es nichts zu verdienen dran, da gibt es nichts zum Arbeiten dran, da gibt es nichts zum Du bist besser als ich, da gibt es nur alle, wir kommen alle hin zu ihm als kleine Babys und wir trinken seine Liebe, wir trinken, dass er uns dient, wir trinken seine Versorgung, wir trinken und trinken alles in uns hinein. Und wenn wir gelernt haben, zuerst beginnt es mit dem Annehmen und erst dann kommt das Geben, dann haben wir das wahre Christentum in unserem Herzen ergriffen. Und wenn wir lernen, so zum Leben, dann werde ich dir etwas sagen. Dann wirst du deinen Tag ganz anders beginnen, dann wirst du deinen Tag ganz anders enden und dann wirst du deinen Tag ganz anders leben. Denn du wirst so erfüllt sein, mit seiner unwahrscheinlichen Fülle und seiner Liebe, dass egal, wo die Leute dich anpiksen, da kommt nur Liebe raus. Aber uns wurde immer wieder getrillt, dass wir noch etwas tun müssen, damit wir von Gott noch etwas bekommen. Hör zu, du kannst nichts auf dieser Welt tun, das Gott bewegen könnte, dich mehr zu lieben. Das kannst du nicht. Du kannst aber auch nichts in dieser Welt nicht tun, dass Gott jetzt dazu bewegen würde, dich mehr zu lieben. Und ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, als Gott mein eigenes Herz konfrontiert hat, gesagt hat, ich möchte nicht mehr, dass du aufwachst mit den Worten, ich liebe dich, sondern ich möchte, dass du aufwachst mit den Worten, ich danke dir, dass ich geliebt bin, ich danke dir, dass ich geliebt bin. Am Anfang bin ich mir ganz furchtbar vorgekommen. Ich dachte mir, das ist doch falsch, das ist doch falsch, das ist doch falsch. Du musst Gott, deinen Herrn, lieben. Und Gott war so gnädig, so gütig, so wunderbar, so toll. Er gab mir prophetische Erlebnisse. Unwahrscheinliche Umstände änderten sich. Eine Frau, die über 3000 Kilometer weit weg wohnte von mir, zu der sagte Gott, kauf dem Reinhard diesen kleinen Aufhänger. Da steht drauf, Jesus liebt alle, aber ich bin sein Liebling. Und schick das doch dem Reinhard. Und alle diese Dinge spielten zusammen. Ich merkte darauf, wow, ich war ja ein total religiöser Christ, der alles gemacht hat für Jesus, sich abgerackert hat, sich kaputt gemacht hat, aber eigentlich alles aus dem falschen Motiv herausgetan hat. Ich habe ausgeatmet. Kein Wunder, dass du geistlich stirbst daran. Wenn du ausatmest, gehst du zugrunde. Und genauso ist es im geistlichen Leben. Wir geben und wir merken gar nicht, dass in unserem Herzen das Motiv des Gebens ja völlig verkorkst ist. Alles, was wir tun, ich möchte das sehr betonen, alles, was wir als Christen tun, muss die natürlichste Reaktion sein auf das, was wir von ihm empfangen haben. Ich sage das noch einmal. Alles, was wir als Christ tun, muss eine natürliche Reaktion sein von dem her, was wir empfangen haben. Alles andere ist religiöses Gewirke. Und wenn wir mal erkennen können, dass die Priorität, das Wichtigste, das Erste, was Gott von uns will, ist einatmen, annehmen, Danke zu sagen, zu genießen, was er alles für uns getan hat, dann kannst du hier gar nicht mehr alles für dich behalten, denn dann wirst du wie das tote Meer. Das hat nur Zufluss, keinen Abfluss, da wird dir tot, da stagnierst du ja, da gehst du ja zugrunde daran. Und das wird so ein normaler, natürlicher Fluss. Wir sind angeschlossen an der Quelle und unsere erste Priorität ist zu nehmen, nicht zu geben. Und das fällt uns doch so schwer. Was? Die erste Priorität ist zu nehmen? Das ist doch ein selbstsüchtiges Evangelium. Hör zu, was willst du geben, wenn du es nicht zuerst nimmst? Du hast ja gar nichts. Deine jämmerliche Filio-Liebe, die braucht doch kein Mensch, denn die haltet doch die Prüfung nicht stand. Denk mal daran. Wir Christen haben so viel gegeben, aus Religiosität heraus, aus uns heraus, aus Werksgerechtigkeit heraus, daraus, dass wir nochmal mehr beweisen müssen, wie tolle Christen wir sind. Und da sind wir kaputt gegangen daran, zerbrochen daran, Burnout. Wie kann jemand, der Jesus dient, Burnout haben? Verstehe ich heute gut. Ich hätte es ja auch gehabt. Ich hätte es mit 40 schon gehabt. Ganz sicher. Wisst ihr, im Jahr 2001 hatten wir viele tolle Sachen in Österreich aufgebaut. Haben hart gearbeitet. Wir waren 15 Jahre verheiratet, Debbie und ich. Haben hart gearbeitet, waren bekannt überall im Land. Wenn du meinen Namen genannt hast, hat jeder mich gekannt in der christlichen Welt. Wir machten die größte Konferenz, die es je in Österreich gab. Alles top, top, top, top. Und dann im 2001 zerbrach alles. Alles ging kaputt. Alles. Uns wurde alles genommen, alles. 2001 hatte ich meinen Selbstmord geplant. So tief waren wir im Loch. So tief. Ich konnte keine Bibel mehr lesen, ich konnte kein Gebet sprechen, ich war in tiefster Depression. Mein Leben machte keinen Sinn mehr. Und dann stellte mir der Herr eine Frage, für die ich ewig dankbar bin, dass er mir sie gestellt hat. Reinhard, wer bist du? Wer bist du? Ja, ich wusste, wer ich bin. Der Prophet, der Lehrer, der Gemeindegründer, der Bekannteste, der Drogenarbeit gemacht, der die Obdachlosen mit nach Hause aufnimmt. Ja, ich wusste, wer ich bin. Nur wenn du mir alles weggenommen hast, was ich tat, wusste ich nicht mehr, wer ich bin. Meine Identität war in meinem Tun, nicht in meinem Sein. Und der Herr stellte mir eine Frage. Und wisst ihr, ich möchte euch was sagen. Ich habe mit dem Herrn eine Sache gelernt, eine sehr simple Sache. Wenn der Herr dir eine Frage stelle, antworte ihm niemals. Niemals. Tu das ja nicht. Was denkst du, warum Gott gesagt hat, Adam, wo bist du? Denkst du, Gott hat das gesagt, weil er nicht wusste, wo Adam war? Hör zu, wenn Gott dir eine Frage stellt, dann stellt er dir nie eine Frage, weil er Information braucht, sondern weil er dir dein eigenes Herz offenbaren will. Habt ihr mich gehört? Wenn Gott dir eine Frage stellt, stellt er sie niemals, weil er von dir eine Information will. Wie braucht der allwissende Gott Information? Sondern er will dir dein eigenes Herz offenbaren. Jede Frage Gottes ist nichts anderes als ein Spiegel für dein eigenes Herz. Das ist alles, was es ist. Und in dieser Zeit stellte mir Gott eine ganz interessante Frage. Und er stellte mir folgende Frage: Reinhard, wenn du nie wieder in deinem Leben eine Predigt predigen dürftest, würdest du mich gleich lieben? Für jemanden, den Gott mit 8 Jahren berufen hat zu predigen, ist diese Frage eine harte Frage. Ich war 8 Jahre, als Gott zu mir gesagt hat, er hat mich berufen, sein Wort zu predigen. Mit 9 Jahren stand ich auf dem Stuhl im Gemeindegebäude, Stuhl hinter dem Pult, und predigte zu den anderen leeren Stühlen. Ich predigte zu den Kühen. Ich praktizierte ja schon mit 8, 9, 10, 11 Jahren auf dem Feld zu den Kühen, zu den leeren Stühlen. Denn ich habe mit 8 Jahren hat Gott mich dazu berufen. Das war unmissverständlich, das war klar für mich. Da gab es keinen Zweifel in meinem Herzen. Und dann kommt die Frage: Reinhard, wenn du nie mehr eine Predigt predigen dürftest, würdest du mich genauso lieben? Und ich habe gewusst, jetzt schaue ich im Spiegel und sehe mein eigenes Herz. Und ich wagte mich nicht, diese Antwort zu geben. Wenn du mir heute die Frage stellen würdest, dann weiß ich, in meinem Herz ist eine simple Antwort: Jesus, solange ich dich habe, ist mir alles andere egal. Wir zwei, das reicht. Ob ich was tue oder ich nichts tue, ob ich predige oder nichts predige, es ist alles egal. Aber wisst ihr, wir haben ja gar nicht gemerkt, wie wir programmiert wurden, zuerst zu tun, um zu bekommen, und nicht zuerst zu bekommen, um dann zu tun. Und da ist der große Unterschied. Es geht ja gar nicht um, was du tust. Es geht, hast du genommen und daher fließt du über und tust du? Oder tust du, um etwas nehmen zu können? Der Tisch des Herrn ist gedeckt, da brauchst du nichts tun, da brauchst du nur nehmen. Sein Opfer ist vollkommen, seine Liebe ist bedingungslos, da brauchst du gar nichts mehr tun, du brauchst diese nur nehmen. Und wisst ihr, und ich habe gelernt, als der Herr mir das geoffenbart hat, betreffend seiner Liebe, dass ich eben falsch aufwache und so, dann habe ich zum Herrn gesagt: Herr, ich weiß, dass man als Christ nicht egoistisch sein soll. Aber, könnt ihr diese aber, was das Thema Liebe betrifft, möchte ich die egoistischste Person der Welt werden, nämlich derjenige, der mehr von deiner Liebe nimmt als jede andere Person dieser Welt. Stell dir vor, wenn du gelernt hast, zuerst einzuatmen, nehmen, und das Geben kommt einfach aus dem Überfluss heraus. Stell dir vor. Niemand bräuchte sich mehr anstrengen, den Nächsten zu lieben. Wir bräuchten niemand mehr sagen in der Gemeinde: Liebet einander, seid geduldig miteinander, habt Acht aufeinander, ehret einander, urteilt nicht einander. Es wäre eine ganz normale, natürliche Art und Weise, es wäre ein Lebensstil. Und wisst ihr, meine lieben Freunde, eins habe ich entdeckt in den letzten vielen Jahren, dass die Christen haben ein viel feinfühligeres Gespür, als die meisten Leiter es ihnen zutrauen. Jeder Christ hat den Heiligen Geist in sich. Und ihr werdet jetzt erkennen, was ich sage. Wenn du denkst, wie oft hat dir dieses Gefühl hier drinnen gesagt, das passt nicht, aber du hast es dann doch getan, weil du Angst hast, was andere Menschen zu dir sagen könnten oder dann gegen dich tun würden. Wie oft hast du gemerkt, eigentlich will der Herr, dass ich hier gehe, aber aus Menschenfurcht, aus Druck von anderen Menschen, von Leitern, von Systemen und so weiter und so fort, hast du das nicht getan. Du hast dir gespürt, was das Richtige war. Wie viele Menschen haben zu mir gesagt: Reinhard, als ich gehört habe von dir, wie du den neuen Bund uns erklärt hast, es war, als ob ich nach Hause gekommen wäre. Weil wir es ja schon in uns drinnen gespürt haben. Wir fühlen ja uns alle, dieser religiöse Kram, dieser religiöse Mist, der passt uns nicht. Alle Christen haben ja in sich drinnen den Geist Gottes. Und wir müssen alles tun, um auszubrechen aus diesem falschen Denken, aus diesem falschen Glaubensmuster, dass zuerst das Ausatmen kommt, zuerst das Geben, zuerst das ihm hingeben, zuerst das, nein, zuerst kommt das, was er getan hat, und alles andere ist nichts als eine Antwort auf das, was er bereits für mich getan hat. Und wenn wir so unser Christenleben zu lernen leben, wisst ihr, was dann geschieht? Erstens, du wirst viel mehr Zeit im Gebet verbringen, nämlich ihm für nichts mehr zu überreden, sondern einfach in der Stille sagen, Jesus, you are so beautiful. Jesus, du bist genial. Du bist so wunderbar. Du liebst mich bedingungslos. Ich bin gerecht. Ich bin vollkommen. Ich bin heilig. Ich bin in ihm. Er ist in mir. Was gibt es da noch für ein Problem? Eine der Personen, der ich dankbar bin, jeden Tag, ohne Übertreibung, jeden Tag, die sitzt ganz hier, ein paar Reihen zurück, unsere liebe Carol. Sie ist verantwortlich, also ein großer Teil, alles von dem, was ich predige, dass ihr es euch auf Deutsch hören kann. Sie arbeitet unzählige Stunden pro Woche. In der Nacht ist sie wach. Wenn ich mit der Zeitverschiebung in Brasilien ein Message schicke, um 3 Uhr in der Früh, antwortet sie mich, denkt mir, Carol, geh ins Bett. Um 3 Uhr in der Früh muss ein Schweizer doch schlafen. Sie arbeitet unermüdlich und will nichts außer einen Lohn im Himmel. Und immer wieder hat sie mir gesagt, in den letzten Wochen, dass sie eine Sache ergriffen hat in ihrem Herzen, in ihm, in ihm, in ihm, in ihm. In ihm, das ist genug. In ihm. In ihm. Wir in ihm, er in uns, das ist genug. Aber wer hat das Ganze begonnen? Du oder er? Er. Er hat alles begonnen. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Du hast ja nicht mal dein Christenleben angefangen, indem du geglaubt hast. Hast du das gewusst? Ich habe jetzt ein bisschen vorgegriffen, dann mache ich ein bisschen später weiter. Aber schau mal. Schau dir mal den Epheser Kapitel 3 an. Ich denke, es dürfte vom 16. Vers sein. Schauen wir mal Epheser 3, Vers 16. Dass er euch nach dem Reich seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Nächster Vers bitte. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gegründet und gewurzelt seid. Dazu fähig seid, mit all den Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, das griechische Wort hier ist nicht erkennen, sondern ist erleben, ist ein erlebtes Erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle. Danke, hier könnt ihr bleiben. Schau her. Wenn ich dir sagen würde, möchtest du erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes, dann würde jeder Christ sagen, ja. Reinhard, was ist der Schlüssel, in der Fülle zu leben? Reinhard, was ist der Schlüssel, in der Kraft zu leben? Sag mir den Schlüssel zu Power, Zeichen, Wunder, Heilungen. Der Schlüssel ist, dass du erfüllt bist mit seiner Liebe. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist nicht, dass du ihn liebst, sondern der Schlüssel ist, dass du einatmest und als Reaktion ausatmest. Wenn wir erkennen die Liebe, die Christus zu uns hat, und das griechische Wort erkennen hier, das wurde auch verwendet von den Juden, wenn sie sexuellen Geschlechtsverkehr hatten. Adam erkannte Eva und sie gebar ihm einen Sohn. Und genau das ist dasselbe griechische Wort. Das heißt nicht, wenn du es ähnlich mit deinem rationalen Denken ergriffen hast, wie Christus sich liebt, sondern wenn du es als Erfahrung in Teil deines Lebens integriert hast. Das ist das griechische Wort. Und als ich das begriffen habe, habe ich gesagt, von heute an ist das erste Ziel meines Lebens, deine Liebe so anzunehmen, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jede Nacht. Mich lieben zu lassen, geliebt zu sein, deine Liebe im Herzen zu ergreifen und dann einfach die anderen auch ganz natürlich lieben. Und dann ist nämlich das den anderen lieben eine natürliche Reaktion. Wenn du einatmest, dann geht gar nichts anderes. Du musst wieder ausatmen. Nur wir atmen zuerst aus, damit wir was kriegen. Aber beim Ausatmen kriegst du nicht, da gibst du. Zuerst nimmst du, dann gibst du, dann nimmst du, dann gibst du. Und wenn wir erfüllt werden wollen mit der gesamten, mit der ganzen Fülle Gottes, dann geht das nur, dass wir die Liebe unseres geliebten Herrn Jesus Christus jeden Tag zur Erfahrung unseres Lebens machen. Und wisst ihr, wie geht das? Ja, Reinhard, wie geht das? Ich wurde so abgelehnt von meinem Vater, ich wurde abgelehnt von meiner Mutter. Ich habe nie Liebe bekommen, darum kann ich auch keine Liebe. Hör zu, die Bibel sagt im 1. Korinther 13, ich glaube, es ist der 13. Vers. Brauchst du nicht aufschlagen, lass diesen Vers ruhig oben. Ich denke, es ist der 13. Vers, da sagt die Liebe, sagt die Bibel, darum bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe, aber die Liebe ist das Größte. Die Liebe ist das Größte, was ist das Erste? Darum bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Was ist das Erste? Glaube. Und das Größte? Also du musst die Liebe im Glauben ergreifen. Du musst glauben, dass er dich tatsächlich so liebt, wie er es in seinem Wort hineingeschrieben hat. Du musst lernen, in der Meditation seine Liebe zu erleben. Du musst lernen, in der Meditation dich geliebt und angenommen zu sehen, denn das ist die wahre Wahrheit. Und weißt du, wenn du mal in deinem Herzen griffen hast, wie geliebt du bist, dann ist es dir so, ich weiß ja gar nicht, wie man bei euch in der Schweiz sagt, bei uns in Österreich sagt man, dann ist es dir so scheißegal. Wie sagt man bei euch? Auch scheißegal. Ah, die Schweizer reden so wie die Österreicher. Wenn du mal ergriffen hast in deinem Herzen, wie geliebt du von ihm bist, dann ist es dir scheißegal, ob ein anderer Mensch dieser Welt dich noch liebt oder nicht. Du wirst niemals deine Feinde lieben können. Niemals. Außer du bist geliebt. Und darum müssen wir lernen, im neuen Bund beginnt alles mit ihm. Alles mit ihm, alles mit ihm, alles mit ihm, alles mit ihm. Er hat es gemacht, er hat es getan, seine Liebe wurde ausgegossen in unser Herz, er hat uns bedingungslos geliebt, wir sind angenommen, wir sind geehrt, wir sind geschätzt. Und jetzt kann ich dann auch beginnen auszuatmen. Schau mal den nächsten Vers an, Vers 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, und Vers 21. Ihm aber sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Das heißt, er ist in der Lage, dich mit dieser Liebe ständig, dass du ständig diese Liebe erlebst. Es geht wieder zurück zu ihm. Siehst du, es bleibt nicht mal bei dir, es geht zurück zu ihm. Ja, aber wie soll ich die Liebe erkennen? Ihm aber, der zu tun vermag. Weit über dein Verstehen, über dein Bitten, ihm sei die Ehre. Wir müssen endlich aufhören, auf uns selbst zu schauen. Wir müssen endlich aufhören zu glauben, der Schlüssel ist in uns. Wir müssen endlich aufhören, noch mehr schaffen, noch mehr machen, noch mehr lernen. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist, auf ihn zu schauen, ihn zu genießen, ihn zu erleben, über ihn zu meditieren, immer nur auf ihn sich zu fokussieren und einfach sagen, ich bin geliebt, wow, das ist genial, ich bin angenommen, wow, das ist unwahrscheinlich schön, deine Liebe ist bereits in meinem Herzen, wow, das ist dir so toll, niemand ist so geliebt wie ich. Und weißt du, was geschehen wird? Ich machte mal einen Test, der hat mich schockiert. Ich habe bei unseren circa 50 Schülern in unserer Schule, ich habe gebeten, alle die Augen zu schließen. Und dann habe ich die Leute gefragt, ich habe gesagt, niemand schaut, nur ich habe offene Augen, ganz ehrlich zu sein. Und ich habe dann Folgendes gesagt, ich habe gesagt, okay, alle von euch Frauen, die ganz ehrlich jetzt, die, wenn sie in der Früh wach werden, im ersten Augenblick, wo sie wach werden, ohne Make-up, ohne irgendwas, wer von euch findet sich wunderschön? Von etwa 30 Frauen haben nur 3 aufgezeigt und die 3 waren aber gar nicht schön. Das stimmt. Tatsächlich. Debbie hat mich danach gefragt, welche 3 aufgezeigt haben. Ich habe sie gesagt. Und auch Debbie hat gesagt, 2 waren nicht schön. Okay, Schönheit ist offensichtlich Ansichtssache. Aber weißt du, wir hatten wunderschöne Studentinnen. Wir hatten Studentinnen, die waren bildhübsch, aber die fanden sich gar nicht schön. Weißt du warum? weil sie sich nicht bedingungslos geliebt wussten. Und denk mal, wenn du dich nicht geliebt weißt, findest du dich auch nicht schön. Da kannst du so viel Make-up drüber schmieren über dein Gesicht, da wird sich nichts ändern in deinem Herzen. Denn das Make-up ändert doch das Herz nicht. Ihr könnt drauf schmieren auf euer Gesicht, was ihr wollt. Das ist alles eure Sache. Ist zwischen euch und eurem Ehemann, wenn ihr einen habt. Und wenn nicht, ist es zwischen euch und euch selbst. Aber was ich euch sagen möchte ist, wir versuchen uns äußerlich hübsch zu machen, weil wir uns innerlich nicht hübsch finden. Denk mal drüber nach. Eine Person, die sich geliebt weiß, wirklich geliebt weiß, die braucht sich äußerlich nicht mehr kaschieren. Die kann sich, wenn sie will, etwas schminken, aber sie braucht es nicht mehr. Die Männer nicken alle. Die Ehemänner sitzen drin. Bitte kannst du das meiner Frau auch beibringen? Jetzt kriege ich sogar Thumbs up. Aber denk mal dran. Wir müssen ständig hinkommen zu dem Punkt. Er hat alles gemacht, er hat alles getan. Es beginnt mit ihm und die Liebe beginnt auch mit ihm, nicht mit mir. Sie darf nicht mit mir beginnen. Schaut euch diesen Vers an. Ich habe einen Bibelvers, der mich seit sehr langer Zeit ganz, ganz stark bewegt. Und das ist 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Schau mal, diesen Bibelvers, den liebe ich. Ich liebe diesen Bibelvers. Mein aller Lieblingsbibelvers ist allerdings Philipper 1, Vers 21. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Aber schau mal diesen Bibelvers an. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche jetzt leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ist dieser Bibelvers nicht unwahrscheinlich viel Druck? Eine war ehrlich, danke. Wer hat Ja gesagt? Danke. Sei mal ganz ehrlich. Lies dir diesen Bibelvers durch. Dieser Bibelvers erzeugt unwahrscheinlich viel Druck. Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, ihr lebt heute, nicht länger für sich selbst leben. Also das Wort Gottes sagt dir, dass du nicht mehr für dich leben sollst. Aus Ende. Nichts, was du tust, sollst du für dich selbst tun. Du sollst nicht länger für dich leben, sondern nur hundertprozentig für ihn sollst du leben. Und was haben wir getan? Wir haben solche Aussagen rausgenommen aus der Bibelstelle und haben dann gepredigt. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Du sollst nicht mehr für dich leben. Du sollst nur mehr für ihn leben. Hör auf mit deinem auf dich selbst bezogenen Leben. Aber schau mal an, in Wirklichkeit sagt Paulus das ja gar nicht. Eines der Gesetze der Bibelauslegung heißt, dass wir nichts aus dem Kontext nehmen dürfen, sondern es im Kontext betrachten müssen. Schau dir mal Vers 14 an. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Denn wir sind überzeugt von diesem. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Paulus sagt, der Grund, warum ich nicht mehr für mich selbst lebe, weil die Liebe Christus mich dazu drängt. Weil seine Liebe sich selbst für mich hingegeben hat. Und weil durch seinen Tod ich mit ihm gestorben bin. Daher kann ich gar nicht mehr für mich selbst leben. Das geht gar nicht mehr. Und Vers 15 ist zusammengeschlossen mit Vers 14. Es ist seine Liebe, die mich erfasst hat. Seine Liebe, die mich drängt. Es ist die Liebe Christus, der alles für mich gegeben hat. Und diese Liebe, die ich einatme, die ich trinke, die ich aufnehme, diese Liebe bringt mich jetzt dazu, dass ich gar nicht mehr für mich selbst leben kann. Und Religiosität ist immer zuerst geben und zuerst tun und dann tut er auch was. Darum müssen wir zu dem Punkt kommen, dass wir uns in allen Dingen, die wir tun in unserem Leben, fragen, warum tue ich das, was ich tue? Das muss die grundsätzliche Frage unseres Lebens sein. Wisst ihr, im alten Bund war es ganz simpel. Im alten Bund, gehorch mir, bist gesegnet, gehorch mir nicht, bist verflucht. Im neuen Bund ist es ganz anders. Im neuen Bund sagt uns der Apostel Paulus, wir müssen alle erscheinen vor dem Richterstuhl Jesu Christi. Er sagt, darum richtet nichts vor der Zeit, denn wenn er wiederkommt, er wird gerecht richten wie? Nach den Motiven und Intentionen unseres Herzens. Wenn du vor Jesus stehst, wird einmal die wichtige Frage nicht sein, was hast du alles getan und was hast du alles nicht getan? Die Frage wird sein, warum hast du das getan, was du getan hast? Er richtet nach unserem Herzen, nicht nach unseren äußeren Werken. Und darum, wenn wir das mal verstanden haben, wenn alles, was wir tun im neuen Bund, eine Reaktion ist auf das, was er getan hat, welches wir zuerst im Herzen ergriffen haben und angenommen haben, welches unser Leben wird, dann können wir mit Paulus sagen, Christus ist mein Leben. Und sterben freue ich mich auch schon drauf, das wird mein Gewinn. Aber viele von uns können gar nicht sagen, Christus ist mein Leben, weil wir nur getrillt worden sind, noch mehr für ihn zu tun, noch mehr für ihn zu geben, noch mehr für ihn abzurackern, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und am Ende kommt heraus Burnout, kommt heraus, wir wollen nicht mehr, kommt Verbitterung heraus, kommt heraus, wir haben die Schnauze voll von Gemeinde und dann glauben wir, die Gemeinde ist schuld daran. Schuld daran sind wir, weil wir nicht in dem gelebt haben, was er für uns vor 2000 Jahren bereits getan hat. Wir sind keine Opfer, meine lieben Freunde. Wir sind diejenigen, aus welchem Grund auch immer. Sagt dir keiner, aus welchem Grund. Aber aus welchem Grund auch immer, wenn wir nicht in dem leben, was Gott für uns durch Jesus Christus getan hat, sind wir schuld, dass wir das nicht erleben. Und jetzt, wo wir es endlich erkennen dürfen, müssen wir uns ständig immer wieder daran erinnern, zuerst nehmen, zuerst nehmen, zuerst nehmen, zuerst nehmen, zuerst nehmen. Und dann bist du so voll, dann denkst du, um Himmels Willen, wo gebe ich das alles noch hin? Ich kann gar nichts mehr aufnehmen. Und du nimmst aber trotzdem weiter und dann fließt es raus aus dir, fließt überall hin zu den Menschen, die das dringend brauchen und zurück zu ihm, der die Ehre für alles bekommt. Denk mal danach, wie es aussieht mit dem Glauben. Ich habe, ja, eines der ersten Bücher, die ich geschrieben habe, war über den Glauben, Berge versetzender Glauben. Das wurde noch nie auf Deutsch übersetzt. Ich weiß gar nicht warum. Heute wurde ich gefragt, wann wird es das Buch auf Deutsch geben? Ich weiß gar nicht warum, haben wir noch nie übersetzt. Aber ich habe mir fest vorgenommen, ich habe sogar schon die Termine, ich werde über Weihnachten durcharbeiten, bis kurz vor Neujahr. Sorry, sweetheart. Sorry. Aber danach mache ich mit dir Urlaub. Ich mache es diesen Leuten zuliebe. Was habe ich jetzt gesagt? Auf jeden Fall, jetzt habe ich schon gesagt. Ich werde über Weihnachten durch aufnehmen. Wir werden einen Glaubenskurs aufnehmen. Es werden vielleicht 40, 45, 50 Lektionen sein, nur über, wie man das Leben im Glauben lebt. Auf Deutsch. Alles rein auf Deutsch, weil ich selbst im Studio aufnehme. Auf jeden Fall, schau mal, wie Glaube überhaupt beginnt. Wir haben ja Glaube auch etwas gemacht nach dem Muster des alten Bundes. Alles ist von mir, von mir, von mir, von mir, von mir. Ich muss glauben, ich muss glauben, ich muss glauben. Hör zu, du hättest, ich werde jetzt mal was sagen. Ah, ich habe Christus gefunden, sagen wir gerne. Die Tatsache ist, du hast ihn ja gar nicht gesucht. Du warst dir das verlorene Schaf. Du bist in die Irre gegangen. Jesaja 53. Wir alle gingen in die Irre wie die Schafe. Wir alle gingen unsere eigenen Wege. Er hat dich gesucht. Und endlich wurdest du wach und hast du gemerkt, der, der mich so sehr liebt, von Grundlegung der Welt, hat mich endlich gefunden. Und du schaust auf ihn und sagst, ja, ich will dich. Wir haben alles auf uns bezogen. Du könntest heute nicht einmal Christ sein, wenn Gott dir nicht den Glauben gegeben hätte zu glauben. Weißt du das? Schlag mal bitte auf für mich. Ich glaube, es ist Markus Kapitel 11, Vers 22. Markus 11, Vers 22. Schau mal, was Jesus hier für eine geniale Lektion über den Glauben gibt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Meine lieben Freunde, das Wort an ist in keinem einzigen der über 30 Originalmanuskripte, die uns heute zur Verfügung stehen. In keinem einzigen. Ich werde euch sagen, warum ich das weiß. Nicht nur, weil ich schlau genug bin, um nachzuschauen in diesen, ich bin ja kein griechisch-hebräischer Experte, aber ich weiß, wo man das nachschaut. Ich habe die guten Studienbücher. Aber ich habe noch etwas anderes. Debbie und ich haben einen Freund, den wir seit, du liebe Zeit, ich kenne ihn seit über 40 Jahren. Debbie kennt ihn seit ca. 20 Jahren. Wir haben einen Freund, einen gemeinsamen Freund, der spricht 21 Sprachen. Wisst ihr warum? Weil seit Jahrzehnten ist seine Arbeit, die Bibel aus dem Urtext zu übersetzen in verschiedene Sprachen dieser Welt. Das ist sein Job. Er war einer der Leiter unserer Gemeinde zusammen in Wien. Ja, dann ging er nach Jerusalem, dort unterrichtete er an der israelischen Universität in Jerusalem. Er spricht Hebräisch, Aramäisch, Griechisch, alle diese Dinge. Und wenn ich wirklich mal wo festhänge, dann sage ich, Jim, hilf mir bitte schnell. Verstehe ich das eh richtig so? Ich will da nichts Falsches sagen. Dieses Wort an findest du nirgendwo in der Bibel. Es wurde eben leider so übersetzt. Ist aber nicht richtig übersetzt. Habt Glauben Gott, steht nur drinnen. Habt Glauben Gott. Aber wenn die Bibelübersetzer, und das verstehe ich auch, wenn die hineinschreiben würden, habt Glauben Gott, kann kein Mensch was verstehen, was es bedeutet. Aber in Wirklichkeit, wenn du ein bisschen das studierst, die Gesamtheit der Bibel, dann wirst du sehen, es bedeutet Folgendes. Habt Gottes Glauben. Nicht habt euren eigenen Glauben an Gott. Und wiederum, die Religiosität hat alles auf uns zugeschoben. Ich muss Glauben haben. Du kannst ja gar keinen Glauben haben, außer Gott, der Urheber des Glaubens, gibt in dir. Wer ist der Anfänger des Glaubens? Er ist der Anfänger des Glaubens. Alles beginnt mit ihm. Alles beginnt mit ihm. Nichts beginnt mit dir. Von ihm, Römer 11, Vers 36, habe ich schon dreimal zitiert, jetzt das vierte Mal. Von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Alle Dinge. Und schau mal her. Das Gewaltige ist nämlich Folgendes. Habt Gottes Glauben. Gott hat dir in dein Herz seinen eigenen Glauben hineingegeben. Ich sage euch etwas. Debbie, hast du dein Handy hier? Ich zeige euch etwas ganz simpel. Das ist ein Telefon. Seht ihr das alles? Bei uns, also in Österreich, sagen die Handy dazu. Bei euch auch? Wisst ihr, warum das überhaupt Handy heißt? Wisst ihr gar nicht? Nein, das Handy haben die Schwaben. Die Schwaben haben das zuerst gesehen und die Schwaben haben gesagt, ja, Handy, keine Schnur dran. Drum heißt es Handy. Ja, Handy, keine Schnur dran. Ja, haben die keine Schnur dran. Aber das ist ein Telefon. Ist Telefon ein Hauptwort oder ist Telefon ein Zeitwort? Hauptwort. Dieses Telefon wurde mir geschenkt. Es wurde mir gegeben von Debbie. Ich habe das Telefon bekommen. Wessen Verantwortung ist es jetzt, dieses Telefon zu verwenden? Ihrs oder meins? Meine. Ich kann jetzt reisen und die Debbie einen Monat lang nicht sehen und dann sitze ich in meinem Hotelzimmer und ich bin so traurig, weil ich möchte sie nur einmal ihre Stimme hören, nur ihre Stimme hören, einmal ihn so kurz hören. Und der Daniel, der mit mir mitreisen würde, der sagte, du bist doch verrückt, du hast doch ein Telefon, verwende es, telefonier damit. Und wir glauben immer, es ist unsere Verantwortung, Glauben zu haben und dann können wir auch nie glauben. Weil wie sollst du Glauben haben, wenn du Glauben, was dir gar nicht hast? Habt Gottes Glauben. Gott hat dir seinen Glauben bereits gegeben. Schau mal Römer Kapitel 10, Vers 17 an. Darum kommt der Glaube aus der Predigt vom Hören des Wortes Gottes. Wenn der Glaube kommt, woher kommt er denn? Von ihm. Der Glaube kommt zu dir, weil indem du das Wort Gottes gehört hast, hat Gott dir seinen Glauben in dein Herz geschenkt, damit du Ja sagen kannst zu Jesus Christus und damit du ihn auch als Erlöser annehmen kannst. Das heißt, du könntest nicht mal bekehrt sein ohne ihn. Nicht nur ohne seinen Tod. Jesus hätte für dich am Kreuz sterben können 10-mal und Jesus hätte den 9. Bund schließen können, aber wenn er dir nicht den Glauben geschenkt hätte, daran zu glauben, was er bereits getan hätte, könntest du gar nicht errettet werden. Das heißt, selbst den Glauben zu glauben hat er mir gegeben. Und jetzt muss ich nur mehr ihn verwenden. Ich mache jetzt das Glauben, das ist das Verb. Das heißt, ich nehme seinen göttlichen Glauben und mit dem glaube ich es einfach. Wisst ihr, je mehr du die Bibel studierst, desto einfacher wird's. Es wird alles so einfach. Ich mache dir ein dreitägiges Seminar nur über Glauben, wie man im Glauben lebt, in Sao Paulo vor vielen Jahren, 6 Jahren vielleicht, 7 Jahren. Und da war eine Dame drinnen und ich sah sie und sie sah aus wie eine wandelnde Leiche. Sie heißt Renata, Renate. Wie eine, sie war circa 32 Jahre, glaube ich halt. Und diese Dame, die war kaputt. Also kaputt, kaputt, kaputt. Und dann habe ich ihre Geschichte gehört. Sie war eine Freundin, also nicht Freundin in dem Sinn, aber eine gute Bekannte von Daniel. Sie lebt in Amerika, ist Brasilianerin und war dort auf der Bibelschule, wo auch Daniel auf der Bibelschule in Amerika war. Und dann brauchte eine Freundin von ihr, die erkrankte an Leukämie, und dann war sie Knochenmarkspenderin. Und die Ärzte haben da irgendwas versaut. Und von diesem Augenblick an ging sie nur dreckig, nur dreckig. Sie war bei den besten Ärzten in Amerika, bei den besten Kliniken in Sao Paulo. Und das Letzte, was ihr der Arzt gesagt hat, ist, wenn wir ihnen nicht helfen konnten, kann ihnen kein Arzt dieser Welt helfen, denn wir sind die Besten. Und sie hat jahrelang gelitten. Sie sagte mir, meine Ehe war quasi kaputt. Sie konnte gerade mal aufstehen, sich duschen, dann war sie wieder K.O. für Stunden. Sie konnte keinen Haushalt führen, konnte keine Ehefrau sein. Sie hatte ständig Schmerzen und sie war wie eine wandelnde Leiche. Und sie saß drinnen an diesem Wochenende. Und ich kann mich so gut erinnern, ich blickte sie an. Und während ich darüber lehre, dass wir ja gar nicht unseren Glauben haben brauchen, um zu glauben an das Wunder, sondern dass er uns bereits seinen Glauben geschenkt hat. Das ist Teil des vollbrachten Werkes des Kreuzes. Das Glauben, der ist zu uns gekommen. Er wurde uns geschenkt. Römer 12, Vers 3 sagt, dass niemand sich rühmen soll über sich selbst, denn jeder hat ein Maß des Glaubens empfangen. Jeder Christ hat Gottes Glauben bereits in sein Herz hineinbekommen. Und als ich darüber lehrte, ich blickte sie an und ich merkte, ihr Gesicht begann zu strahlen. Ich merkte, ihr Herz hat es ergriffen. Und sie kam nach vorne und ich betete für sie und sie ging gesund aus diesem Gottesdienst raus. Jahrelang des Leidens ein Ende. Ärzte wussten nicht mehr, was sie tun. Und seit diesem Augenblick, 6 oder 7 Jahre später, ist sie bis heute völlig gesund. Ich habe sie mehrmals wieder getroffen, völlig geheilt. Und ich sprach einige Mal mit ihr und sie sagte, Reinhard, als ich begriffen habe, es ist ja gar nicht mein Glaube, den ich brauche, um glauben zu müssen. Ich habe seinen Glauben bereits und jetzt glaube ich, hat sich das in meinem Herzen einfach, war es klar. Jetzt ist es ganz einfach, jetzt nehme ich es mir. Aber alles wurde uns eingetrichtert, von uns aus zu machen, von uns aus zu beginnen. Wir. Und wir wissen gar nicht, dass wir dadurch in Wirklichkeit das vollbrachte Werk des Kreuzes und den neuen Bund verachten. Wir müssen weg von, wir müssen noch etwas tun. Und wir müssen hin zu, unser Herz muss endlich das Richtige ergreifen. Wenn unser Herz mal ergriffen hat, wie geliebt wir sind, dass wir den Glauben haben, dass alles von ihm uns bereits geschenkt wurde. Und wenn wir lernen, im nehmenden Glauben zu leben, aufhören zu bitteln und zu betteln, danke, danke, danke, danke sagen. Drum wirst du mich ständig herumlaufen hören, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, you're so beautiful, thank you Jesus. Ich kann gar nichts anders. Ich kann nicht anders durch den Tag gehen, als ständig kommt aus meinem Herzen herauf, Jesus, you are so beautiful. Er ist so wunderbar, er hat alles für mich getan. Ich bin 61, ich habe Energie von einem 21-Jährigen, nicht weil ich so viel Energie habe, sondern weil ich ergriffen habe, was er für mich getan hat. Und die Leute sagen, Reinhard, red langsamer. Willst du langsamer reden, wenn dein Herz so voll ist? Das geht dir so schwer. Es geht so schwer. Jesus hat alles für mich getan. Er hat den kaputten Reinhard genommen und hat ihn in sich selbst hineingegeben. Und er hat in mir Platz genommen. Und wir zwei sind jetzt eins, bis in alle Ewigkeit vereint. Und wie können wir zurück zu einem Leben, wo wir versuchen, uns was zu verdienen, erwirken, erarbeiten, erleisten, schaffen? Nie mehr in meinem Leben will ich zurück zu diesem Leben. Nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Und wisst ihr, wir müssen immer wieder zurück. Das Baby atmet ein. Der Christ atmet ein. Wir müssen endlich das Evangelium predigen, dass wir die Leute lehren. Er hat alles getan. Nimm's an. Er hat es geschafft. Nimm's an. Deine sündige Natur wurde gekreuzigt. Glaub daran. Alles wurde dir gegeben. Stell dir vor, ein Christ, eine Person, die sich so bekehrt und das Christenleben so beginnt. Da gibt's keine Seelsorge. Da gibt's nur mehr radikales Verrücktsein für Jesus. Die kannst du gar nicht mehr bremsen. Wie willst du jemanden bremsen, der so sein Christenleben beginnt? Stell dir vor, wie willst du, vor allem einen Europäer, der Europäer wurde ja gedrillt auf Leistung. Wie willst du einen Europäer bremsen, der mitkriegt, alles wurde bereits für mich geleistet. Wow, es gehört alles mir, let's go. Ohne etwas leisten zu müssen, wird er plötzlich einen Antrieb haben, der nicht mehr motiviert ist, um etwas zu bekommen, sondern der motiviert ist davon, dass er alles bereits bekommen hat. Alles wurde uns geschenkt. Der durch seine göttliche Kraft uns alles zum Leben, und das griechische Wort ist Zoe, zum Leben von derselben Qualität unseres geliebten Herrn. Alles wurde uns bereits geschenkt zum Leben und zur Gottseligkeit durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Durch die Erkenntnis dessen. Je besser du ihn kennst, desto mehr hast du von allem dem, was dir bereits gegeben wurde. Darum, meine lieben Freunde, verbringt doch bitte mehr Zeit, ihn besser kennenzulernen. Du lernst ihn nicht besser kennen, wenn du für ihn arbeitest. Du lernst ihn besser kennen, wenn du zu seinen Füßen sitzt und ihn genießt. Und dann sagen Leute zu mir, Rainer, du arbeitest ja auch so viel, du arbeitest mehr als alle anderen. Aber bevor ich jeden Arbeitstag beginne, bin ich schon Stunden zu seinen Füßen gesessen und habe ihn genossen. Habe ihn nicht versucht, von irgendetwas zu überzeugen. Habe ihn nicht versucht, dass er irgendetwas tun muss für mich, sondern habe ihn einfach genossen. Und wenn du lernst einmal, dass alles mit ihm begonnen hat, alles ist von ihm, er hat es gemacht, er hat es geschafft, er hat es erledigt. Und wenn du lernst, so mit ihm in Beziehung zu stehen, dann ist es ja ganz logisch, dass du ausatmen wirst, dass du geben wirst. Schau dir mal diesen wunderbaren Vers an. Der Apostel Petrus und der Apostel Johannes, die gingen hinein in den Tempel. Apostelgeschichte 3, Vers 16. Und da gingen sie hinein in den Tempel, und ich zähle euch die Geschichte schnell für die, die sie nicht erkennen, die sie nicht kennen. Da saß jemand bei der Tür, der jahrzehntelang gelähmt war, von Mutterleib an, und er saß dort bei der Tür. Und er sagte, Almosen, Almosen, Almosen. Und Petrus sagte, schau uns an, wir haben wieder Gold, wir haben noch Silber. Aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu Christus, steh auf. Und der Mann ist plötzlich geheilt und er läuft ihnen nach und da ist ein Tumult im Tempel. Und die Leute glauben, Petrus ist der große Wunderheiler. Und schau, was Petrus darauf sagt, als die Leute glauben, dass er der große Wunderheiler ist. Schauen wir uns doch mal ein bisschen zurück an. Geh mal zum 15. Vers. Nein, Vers 14, muss schauen, wo der Vers jetzt ist. 13. 12. Ja, hier ist es. Schau dir mal an. Der Petrus, der soeben einen Krüppel, der jahrzehntelang von Mutterleib an gelähmt war, und alle feierten ihn als den großen Wunderheiler, der Petrus sagte Folgendes. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns? Warum auf uns? Petrus hat ihn ja geheilt. Wo hätten sie sonst hinschauen sollen? Warum blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dies umhergeht? Ist das nicht genial? Petrus sagt, es war nicht meine Kraft und es war auch nicht meine Frömmigkeit. Fast alles, was wir im christlichen Bereich für Jesus erwirkt haben, schreiben wir unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zu. Schau, was wir gemacht haben. Schau, was wir geleistet haben. Unsere Gemeinde ist gewachsen von 300 auf 2000. Schau mal. Ist es nicht so? So viel im christlichen Bereich geht zurück auf unsere Kraft und unsere Frömmigkeit. Aber wie ich euch gestern schon gesagt habe, all das wird von unserem Herrn, vom Haupt der Gemeinde, vom Pastor der Gemeinde Jesus Christus erschüttert werden. Damit nichts mehr überbleibt von unserer Frömmigkeit und von unserer Kraft. Damit alles überbleibt von seiner Frömmigkeit und seiner Kraft. Und Petrus war sich dessen ganz bewusst, hey, das hat mit uns nichts zu tun. Ich meine, warum, feiert ihr uns da? Es ist weder unsere Frömmigkeit noch unsere Kraft. Und dann erklärt ihnen kurz eben über die Predigt und das Evangelium und dann kommt der 16. Vers. Bitte nochmal zurück zu Vers 16. Schau, was er sagt. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte, und eine andere Übersetzung sagt, gegebene Glaube hat ihm diese völlige Gesundheit gegeben. Durch ihn gewirkte Glaube. Von wem kam der Glaube? Petrus hatte keinen Glauben. Petrus hat das schon gewusst. Petrus hat das versucht und zu oft daneben gehaut. Petrus hat sich auf seinen Glauben verlassen. Ich werde dich niemals verleugnen. Wenn alle, dann ich nicht. Und Jesus sagte, aha, dreimal Gigerigi und dann war's. Schauen wir mal, ha? Und dann ging es dreimal Gigerigi und Petrus weinte bitterlich. Weil Petrus war sich sicher, er hatte den Glauben, Jesus nicht zu verleugnen. Hier stand und sagte, mein Glauben ist nichts wert. Mein Glauben hat versagt, mein Glauben hat Mist gebaut, mein Glauben hat Jesus verleugnet. Auf meinen Glauben verlasse ich mich nicht mehr, der ist nichts wert. Und hier steht und der Krüppel geht und er sagt, es war weder meine Kraft noch meine Frömmigkeit noch mein Glaube, sondern der Glaube, der durch ihn gewirkt war, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens war hier, der sichtbar war. Und zu dem Punkt müssen wir als Gemeinde Jesus Christus wieder hin. Dass wir erkennen, alles, was nicht begonnen hat, von ihm hat keinen Wert. Es kann von Menschen gut ausschauen, du kannst dir von Menschen was Tolles aufbauen, du kannst dir von Menschen was Tolles zurechtzimmern. Es hat keinen Wert. Und wisst ihr, und für mich ist es so klar geworden, ja, ich mache viel in meinem Leben, aber ich mache nur das, von wo ich überzeugt bin, dass das jetzt das ist, was der Herr für mich vorbereitet hat. Darum ist es auch kein Stress. Ich bin gerade mit Debbie darüber im Denken, Beten, Nachdenken, Plaudern, wie wir die Zukunft verbringen werden. Das Wort Pensionierung ist leider nicht in meinem Vokabular. Das habe ich versucht zu finden, das finde ich nicht. Aber wir haben irgendwie das Gespür, eigentlich Debbie spürt es immer früher als ich, ich komme ein bisschen hinten nach, zottlich danach, aber zumindest wenn sie was spürt, nehme ich das sehr, sehr, sehr, sehr ernst. Ich höre sehr gut zu. Und wir haben irgendwie das Gespür, dass unsere Zukunft nicht ausschließlich Brasilien sein wird, sondern dass wir in zwei Ländern dieser Welt leben werden. Wir haben schon seit längerer Zeit, wir hatten auch eine Prophetie vor circa 30 Jahren, wo Gott das ganz klar sagte. Und wir haben so, wir sind darüber betend überlegen, wir werden die Hälfte Zeit des Jahres im deutschsprachigen Raum leben und die Hälfte Zeit des Jahres in Brasilien leben. Im Jahr 1992 war ich auf einer Konferenz in England und da war ein außergewöhnlicher Prophet, der wirklich ein angesehener Prophet war in Großbritannien. Ein älterer Mann, wirklich, wirklich starker Prophet. Und der kannte mich nicht, hatte mich noch nie gesehen. Und er sagte, du junger Mann, steh auf. Das war ja vor 30 Jahren, ich war damals noch ein junger Mann. Heute fühle ich mich jung, aber bin kein junger Mann mehr. Der sagte, du steh auf, junger Mann. Und ich stand auf. Und er sagte, ich sehe dich mit zwei Beinen in zwei Ländern stehen, weit gespreizt. Und er sagte, das eine Bein steht in Deutschland. Und ich sagte, ich bin Österreicher. Und er sagte, unterbrich mich nicht, es ist mir egal, wer du bist und woher du kommst. Ich wollte eigentlich gar nicht dem Propheten widersprechen. Ich dachte mir, vielleicht hat er irgendwo gehört, dass ich wohl Deutsch rede und hat er sich... Auf jeden Fall, er sagte, das sehe ich ganz klar. Und er sagt, das andere Bein steht ganz, ganz, ganz, ganz weit weg in einem anderen Land. Und ich kann nicht sehen, welches Land es ist. Ich sehe nur, es ist weit weg und du stehst in beiden Ländern. Und hat dann mehrere Details noch prophezeit. Und seitdem tragen wir das im Herzen. Und als der Herr zu mir gesprochen hat vor etwas eineinhalb Jahren, wie er gesagt hat, Reinhard, jetzt ist deine Zeit für den deutschsprachigen Raum. Leg los. Und ich gesagt habe, okay, dann lege ich los. Und ich habe zu ihm gesagt, aber ich lege zwar los, aber ich, wisst ihr, es ist für mich eine simple Sache. Es ist zu leicht, einen Ismail zu kreieren. zu leicht. Abraham hat die Verheißung von Gott gehabt, dass er einen Sohn haben wird, und hat das versucht selbst zu machen. Wir haben genügend Ismaels in den Gemeinden, die brauchen wir keine mehr. Ich habe gesagt, ja Herr, ich lege los, aber es muss von dir sein, durch dich und zu dir, sonst nichts mehr. Und wisst ihr, wenn ich heute zurückschaue, die letzten 2 Jahre, wie Gott zu mir die Leute geschickt hat, es ist unbeschreiblich. Wir waren jetzt in einem Treffen mit allen den Leuten, die zusammenarbeiten mit unserem, alle die Übersetzungen in Deutschland, und war es nicht erstaunlich, Carol? Es war für mich fast ein bisschen Himmel auf Erden. Weißt du, da waren über ein Dutzend Leute zusammen. Keiner wurde irgendwie vom anderen rekrutiert. Ich habe keine einzige Person von unserem deutschsprachigen Team rekrutiert. Nicht eine einzige Person rekrutiert. Die hat alle daher geschickt. Und alle stehen sie hier. Und wir sind zusammen und wir sind ein Team. Und ich schaue diese Leute und ich denke, das gibt's doch gar nicht. Wo kommen die alle her? Und jeder wurde von Gott zu uns geschickt. Und wisst ihr, und wenn wir lernen, dass alles von ihm initiiert wurde im neuen Bund, so fängt alles an, dann lernen wir hineinzufließen in dem, was er bereits vorbereitet hat. Darum, meine lieben Freunde, wir können nicht so weiterleben, wie wir gelebt haben, dass wir es tun und er reagiert darauf. Wir müssen so leben, er hat es getan und wir reagieren darauf. Darum, du musst unbedingt dich jeden Tag beim Riemen reißen. Jeden Tag. Und musst dir diese Frage stellen. Warum tue ich heute das, was ich tue? Wenn du deinen Tag beginnst, ich muss lieben, ich muss dienen, ich muss geben, dann hör auf mit diesem religiösen Mist. Und sag, ich muss nehmen, ich muss nehmen, ich muss nehmen, ich muss nehmen, ich muss nehmen, ich muss nehmen, ich muss nehmen, ich muss nehmen. Noch mehr nehmen, noch mehr nehmen, noch mehr nehmen, noch mehr nehmen, noch mehr nehmen, noch mehr nehmen, noch mehr nehmen, noch mehr nehmen. Und dann sagst du, um Himmels Willen, wenn ich jetzt noch weiternehme, dann platze ich. Und dann sagt der Herr, warte, ich mach da Löcher, dann kannst du weiternehmen, dann fließt es raus aus dir. Und dann werden wir Kanäle. Dann gibt es kein Burnout. Denn du tust es weder von deiner Kraft, noch von deiner Frömmigkeit, noch von deinem eigenen Glauben heraus. Er ist es, der in uns wirkt und durch uns wirkt. Und ihm sei für alle Ewigkeit, alle Herrlichkeit. Und wisst ihr, alle Ehre. Und wisst ihr, und wenn wir lernen, so zu leben, weißt du, was dann geschehen wird? Dann sind wir alle Brüder und Schwestern. Dann ist der Reinhard nicht mehr wert als du. Der ist halt ganz einfach der Reinhard. Den Gott halt zufällig ausgesucht hat für eine Sache, die er jetzt machen muss. So einfach ist das. Der hat weder eine höhere Position als du, noch hat er mehr Wert als du, noch ist er wichtiger als du. Der ist einfach dein Bruder, den du in die Augen schauen kannst und umarmen kannst und sagst, hey Reinhard, schön dich zu sehen. Und er schaut dir in die Augen und sagt, hey, schön auch dich zu sehen. In der wahren Gemeinde Jesus Christus, da gibt es ja keine Hierarchie. Außer diese Hierarchie, es gibt einen, der eine Position hat, und die heißt Jesus. Alle anderen sind wir Glieder am Leib. So simpel ist es. Stell dir vor, wenn alles von Jesus abhängt, dann sind wir alle Geschwister, die eben unseren Teil tun, damit der ganze Leib aufgebaut wird. Denn wir alle nehmen von Jesus, niemand nimmt mehr von mir. Wenn du diese 3 Tage was von mir genommen hast, dann weißt du, wird es katastrophal ausgehen. Aber wenn du diese 3 Tage von Jesus durch mich genommen hast, dann wirst du gut nach Hause fahren. Du wirst nach Hause fahren, wir sagen, wow, die 3 Tage waren genial. Was Jesus getan hat, was Jesus geredet hat, was Jesus gesagt hat, wow, das war toll. Das gibt ja auch, für mich gilt das alles. Aber wenn du Menschen nachlaufst, dann ist es nicht mehr von ihm, durch ihn, zu ihm, dann ist es von Menschen, durch Menschen, zurück zu Menschen. Und da spiele ich nicht mit bei diesem Spiel. Wisst ihr warum? Weil ich schon tot war. Und ich weiß, wie es ausschaut nach dem Leben auf dieser Erde. Da wird abgerechnet. Und ich brauche keine Abrechnung, wo er mir in die Augen schaut und sagt, Reinhard, das hast du für dich gemacht. Reinhard, das hast du für dich gemacht. Diese Worte will ich nicht hören. Ich will die Worte hören, wohlgetan, mein guter und treuer Knecht, geh ein zu deines Vaters Ehren. Du hast das getan, was er dich beauftragt hat, und du hast nur für ihn getan, durch ihn getan und von ihm getan. Einatmen, ausatmen, nehmen, geben. Nicht geben, ausgelaugt zu sein, nehmen. Wie hat alles begonnen? Gott schuf alles und erst am sechsten Tag schuf er den Menschen. Nachdem der Mensch geschaffen wurde, sagt die Bibel, und es war Abend und Tag, der erste Tag. Was war der erste volle Tag, den Adam auf dieser Erde verbrachte? Es war der Ruhetag. Adam begann sein Leben mit der Ruhe und nicht mit der Arbeit. Die Arbeit kam danach. Was tun wir? Wir arbeiten so hart, dass wir Urlaub brauchen, um zur Ruhe zu kommen. Aber wenn wir lernen, in der Ruhe des vollbrachten Werkes Jesu Christi zu leben, dann können wir den Urlaub machen, einfach weil wir Spaß am Urlaub haben und nicht, weil wir Urlaub brauchen, weil wir sonst Burnout haben. Und dieses Geheimnis haben so wenige Christen gelernt. Wir brauchen alle Ruhe, weil wir ausgepowert sind. Aber wenn wir im neuen Bund leben, dann gehen wir in den Urlaub nicht, weil wir Ruhe brauchen, sondern wir leben bereits in der Ruhe und wir gehen einfach in den Urlaub, weil es schön ist, mal etwas Zeit füreinander und miteinander zu haben. Also es ist ein Geheimnis, das groß ist. Aber wenn wir das verstanden haben, dann werden wir im wahren neuen Bund leben. Nicht meine Kraft, nicht meine Frömmlichkeit, nicht mein Glaube, nicht meine Liebe. Alles beginnt mit ihm. Und da alles mit ihm begonnen hat, bleibt für mich nur mehr eins über: darauf zu reagieren. Stellt euch immer wieder die Frage, warum mache ich, was ich mache? Warum tue ich das, was ich tue? Meinen Mitarbeitern in Brasilien, wir haben ja sehr viele, bestimmt knapp 100, aber vor allem meinen Mitarbeitern bei unserem Dienst, jetzt Brasilien Kids Care, sehr, sehr, sehr klar getrennt. Wir haben da 15 vollzeitige Angestellte und ich stelle ihnen fast jede Woche die Frage: Daniel, warum bist du auf meiner Seite? Ich will das wissen. Wenn du auf meiner Seite bist, weil du einen Job brauchst und weil du ein Gehalt brauchst, geh. Ich gebe dir, wenn du willst, ein paar Monatsgehälter, geh. Such dir was anderes. Ich will keine einzige Person haben, die mitarbeitet mit mir, weil sie einen Job braucht. Habe ich kein Interesse daran. Weißt du warum? Deine Mitarbeiter musst du ständig motivieren. Dafür habe ich weder Zeit noch Energie, noch habe ich Bock drauf. Aber wenn alle, die an meiner Seite stehen, sagen, hey, vor Grundlegung der Welt hat der Herr diese Werke für mich geschaffen, jetzt lass sie mich doch tun, dann brauche ich niemanden mehr motivieren. Alle tun das, was sie tun, weil sie wissen, das sind die Werke, die der Herr für mich vorbereitet hat. Und so ist es dem Herrn dienen, so genial und so wunderbar. Unserem geistlichen Sohn Matthäus, den wir total ins Herz geschlossen haben. Und Debbie, vor allem, sie war ja die Erste, die mich da angestoßen hat, dafür Zeit in Matthäus zu investieren. Und wir reisten durch das Land, das war noch vor Daniel, wir reisten durch das Land, er war an meiner Seite, haben ständig viel Zeit verbracht. Und eines Tages merkte ich, jetzt ist die Zeit gekommen, dass dieser junge Mann nicht mehr an meiner Seite steht. Er war ein wahrer geistlicher Sohn, ist er bis heute noch. Ich habe ihn zu mir gerufen und ich habe gesagt, Matthäus, ich muss mit dir reden. Ich habe gesagt, die nächsten 2 Jahre mache ich Folgendes. Ich bezahle dir ein vollzeitliches Monatsgehalt, ein gutes Monatsgehalt, mit dem du gut leben kannst, ohne dass du irgendetwas für mich tust. Nichts. Ich will nichts von dir. Er schaute mich an und sagte, Dad, was willst du? Ich habe gesagt, nichts. Gar nichts. Ich will nur, dass du vor dem Herrn gehst und dass du mit dem Herrn einmal ausmachst, wofür wurde ich geschaffen? Was ist es, das der Herr für mich hat? Lebe in Intimität mit Jesus und dann pack die Sache an. Und es war unwahrscheinlich, was Gott durch Matthäus die letzten 2 Jahre getan hat. Unwahrscheinlich zu sehen. Die Reife, die er erlebt hat, die Freiheit, in die er gekommen hat, wie Gott ihn heute gebraucht in ganz Brasilien, war unwahrscheinlich zu sehen. Unwahrscheinlich zu sehen. Und denk mal drüber, wenn du dir die Frage stellst, warum tue ich das, was ich tue, und du nicht zu dem Schluss kommst, ich tue das, was ich tue, weil das hat der Herr für mich bereits auserwählt, es kommt von ihm, ich mache es durch seine Kraft, der Glaube, die Fähigkeit, alles kommt von ihm und jetzt geht alles zurück zu ihm. Wenn du die Frage nicht so beantworten kannst, dann solltest du mal die Pause-Taste deines Lebens drücken und dir eine Frage stellen und sagen, Herr, wir müssen da was ändern. Ich brauche jetzt den Rat und die Hilfe deines Heiligen Geistes, ein paar Dinge hier zu ändern. Und wenn wir in diese Ruhe eingehen können, dass er hat alles gemacht, wir reagieren drauf. Jeden Tag einatmen, jeden Tag einatmen. Dann wird das Ausatmen zur natürlichsten Sache der Welt werden. Du wirst ganz natürlich die Dinge tun, die du für Jesus jetzt tun wirst. Und dann wirst du sagen können, einer ist für alle gestorben, daher leben die, die jetzt leben, nicht mehr für sich selbst, sondern für ihn, der für sie gestorben und auferstanden ist. Aber dann wirst du sagen, ja, das mache ich ja nur so, weil seine Liebe mich dazu gedrängt hat. Es war ja seine Liebe, die mich so ergriffen hat und so gedrängt hat. Und wenn wir ähnlich verstehen können, es gibt nichts mehr zu tun, um sich irgendetwas zu verdienen. Nichts mehr. Selbst den Samen zur Saat gibt er dir, den Glauben zum Glauben gibt er, die Liebe zum Lieben gibt er dir. Alles, alles, alles kommt von ihm. Und wenn du in ihm bleibst und in ihm lebst, ist die Sache eine simple Sache. Es wird immer einfacher, je länger wir darüber predigen, wird es immer einfacher. Meine lieben Freunde, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt in die Pause gehen und nach der Pause werden wir Folgendes tun. Ich wurde gebeten, dass wir das die Gelegenheit geben, so wie nächstes Mal. Ich werde den letzten Abschnitt nicht lehren, sondern ich werde den letzten Abschnitt Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Wir werden ein Mikrofon durch die Reihe gehen lassen und ihr könnt mir Fragen stellen, alles, was ihr wollt. Sollte ich die Frage nicht beantworten können, haben wir immer noch meine liebe Debbie hier. Die können wir dann zum Mikrofon bitten. Und sollte es Debbie nicht können, dann werden wir dann eben den Ivan bitten. Der weiß alles oder fast alles. Meine lieben Freunde, machen wir Pause bis 16.35 Uhr. 16.35 Uhr kommen wir wieder zurück. Sollte noch jemand Bücher signiert haben wollen, ich gehe darüber zum Tisch. Ich signiere euch sehr gerne Bücher.